D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Ab Frühjahr 2017 sollen Kranke auch in Deutschland medizinisches Marihuana auf Kassenrezept bekommen können. Warum? Weil Marihuana wegen seiner medizinischen und therapeutischen Eigenschaften bereits in vielen Ländern als Medikament eingesetzt wird. Ein großes Problem war aber bisher die Dosierung. Bisher, denn ein israelisches Start-up aus Tel Aviv hat sich einen Cannabis-Inhalierer ausgedacht, der es dem Arzt aus der Ferne ermöglicht, eine präzise Dosis Marihuana zu verabreichen. Martina Schulte weiß mehr. Wie funktioniert das Ganze? Also der sogenannte Sick Inhaler sieht aus wie so ein etwas größeres elektronisches Fieberthermometer, kommt aus dem 3D-Drucker, ist weiß, vorne ist ein Knopf dran, mit dem du über Plus- und Minustasten die Dosierung einstellen kannst. Und es gibt diesen sogenannten Sick Inhaler in zwei Varianten, einmal als Heimversion und einmal als Klinikversion. Die Heimversion kommt im Hosentaschenformat daher und kann mit Patronen von 100 Mikrogramm Cannabis geladen werden. In diesem Inhaler verbaut sind außerdem laut Hersteller ein Hitze- und ein Dampfcontroller und ein sogenanntes Lungeninterface. Und das Ganze ist natürlich wireless an eine Klinikdatenbank angeschlossen, über die Ärzte, Forscher und auch andere Gesundheitseinrichtungen auf das Gerät zugreifen können. Und bei der Krankenhausvariante, die dann zum Beispiel auf Krebsstationen, auf Intensivstationen oder in Schmerzkliniken zum Einsatz kommen könnte, da gibt es dann noch ein sogenanntes Pflegerinterface. Und da kann halt die Dosierung ferngesteuert werden, was ein echter Vorteil ist. Weil bisher war es vermutlich so, dass die Ärzte immer nur sowas sagen konnten wie, du nimmst morgens, mittags, abends 3 kräftige Züge, aber nicht zu kräftig ungefähr und alles ist gut oder so. Genau, also genauso wurde das bisher gemacht und das ist natürlich ziemlich ungenau. Der Inhaler, der macht es aber den Ärzten jetzt viel leichter, eben rauchbare Heilpflanzen zu verschreiben, denn das Ding funktioniert natürlich nicht nur bei Cannabis. Der Vorsitzende von Sick Medical, Ethan Hyam, der sagte dem amerikanischen Online-Portal Quartz, das Gerät sei vor allen Dingen für Patienten, die zum ersten Mal Cannabis verabreicht bekommen, eine super Sache, weil die natürlich bisher wenig Erfahrung mit der Pflanze haben, auch mit der Wirkung. Aber auch die Forschung, die kann halt eben von diesem Cannabis-Inhaler profitieren. Denn mit dem Ding kann man natürlich jetzt nicht nur die Dosierung steuern, sondern auch messen, wie viel Cannabis genau verabreicht wurde. Und das ist natürlich extrem wichtig, wenn man eine wissenschaftliche Studie durchführen will. Elon Eisenberg, das ist der Direktor der Schmerzforschungsabteilung des Rambam Medical Center in Haifa, der sagt, die Verschreibung von Cannabis habe bei der Behandlung von Schmerz und anderen Symptomen stark zugenommen. Und da wird halt auch eben viel geforscht in dem Feld. Und rauchen die Patienten normales Gras, was man auch theoretisch beim freundlichen Dealer nebenan bekommen kann? Nee, also das ist jetzt in diesem Fall Marihuana, das strukturell modifiziert wurde. Das heißt, es wurde nicht chemisch verändert, es gibt auch keine Zusatzstoffe drin, aber es macht halt eben auch nicht so high wie der schwarze Afghaner von deinem Dealer. Und dieses sogenannte medizinische Gras, das wird weltweit halt schon lange von Krebs- und Schmerzpatienten genutzt. Also weil Cannabis hilft ja zum Beispiel gegen Übelkeit unterbrechen, was ja oft eine Nebenwirkung bei Chemo ist. Die Pflanze hat halt auch schmerzlindernde und entspannende Eigenschaften, wird halt eben auch oft bei Depressionen und epileptischen Anfällen verschrieben. In Deutschland zum Beispiel bekommen nach Informationen der Welt bisher rund 5000 Patienten Cannabis-Wirkstoffe in Form von Tropfen oder Sprays und etwa 500 Kranke werden aufgrund von Sondergenehmigungen mit Cannabisblüten zum Rauchen versorgt. Martina Schulte, unsere Netzreporterin, über ein Startup-Projekt aus Tel Aviv, ein Dosierungs-Inhaler für Marihuana. D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase?